Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Wo nehmen Sie denn den Mut her? Wo nehmen Sie denn den Mut her, diesen Bundestag um jeden seinen Ruf zu bringen? Ich frage Sie, wo und wie wollen Sie das denn verantworten? Sie feixende Meute! Die Geschichte der Bundesrepublik ist auch die Geschichte von Herbert Wehner. Und ohne ihn ist eigentlich die SPD und die Geschichte der SPD nicht vorstellbar. Er ist eigentlich der Lokomotivführer, die Sozialdemokratische Partei zur Volkspartei der Mitte zu öffnen. Der Mensch Herbert Wehner war ein begabter Arbeitersohn aus Dresden, der ein starkes Gerechtigkeitsempfinden hatte und in die Politik getrieben wurde. Und dieses Gerechtigkeitsempfinden hat ihn zeitlebens getragen und getrieben. Wer einmal Kommunist war, den verfolgt ihre gesittete Gesellschaft bis zum Lebensende. Und wenn es geht, lässt sie ihn auch noch durch Terroristen umbringen. In der Tat, seine Vergangenheit als Kommunist holte Herbert Wehner immer wieder ein. Der Politiker, der zwei Weltkriege überlebt hat, im Untergrund gegen die Nazis kämpfte und im Moskauer Exil in das Terrorregime Stalins geriet, war zeitlebens umstritten. Er wurde gehasst, gefürchtet, verleumdet und verehrt. Die einen schimpften Wehner Kommunist, Verräter, Sowjetspion. Für die anderen war er ein Jahrhundertpolitiker, der die SPD entscheidend prägte und sie regierungsfähig machte. Es war auch notwendig, wenn er ein laut anredete, dass man genauso laut erwiderte. Das hat er dann schon akzeptiert. Hans-Jochen Vogel über seinen Parteifreund. Vielen galt der bärbeißige, mitunter herrische Wehner als Zuchtmeister der SPD. Selten sah man Onkel Herbert, so der liebevollere Spitzname, ohne Pfeife im verzogenen Mundwinkel. Er wirkte seltsam schiefgesichtig, befand Willy Brandts Sohn Matthias. Herbert Wehner musste in seiner politischen Karriere viel einstecken, teilte aber auch kräftig aus. Als versierter Rhetoriker genoss er es, gegnerische Redner mit Zwischenrufen aus der Fassung zu bringen und kassierte dafür 55 Ordnungsrufe, mehr als jeder andere Abgeordnete. Bundestagspräsidentin Annemarie Renger. Ich erteile Ordnungsrufe für das Wort Lügenbold, für das Wort Heuchelei, für das Wort Dumm, für das Wort Lümmel. Herbert Wehner kommt am 11. Juli 1906 in Dresden auf die Welt. Der Vater ist Schuhmacher, Sozialdemokrat und Gewerkschaftsmitglied. Der Sohn erhält ein Stipendium für die Ausbildung zum Verwaltungsdienst und wäre gerne Lehrer geworden. Aber das gibt der Arbeiterhaushalt nicht her. Mit 17 Jahren fängt er an, sich politisch zu engagieren. Professor Christoph Meyer, Wehner-Biograf und Vorsitzender der Herbert und Greta Wehner Stiftung. Er begann ja in der sozialdemokratischen Jugendbewegung und ist dann erst Anarchist geworden, als 1923 die Reichswehr in Sachsen einmarschierte und eine demokratisch gewählte Regierung abgesetzt hat. Das hat er nicht eingesehen, ist Anarchist geworden, wollte den Staat umstürzen und eine Ordnung ohne Herrschaft schaffen. Der Anarchist, der Ordnung schaffen will, bleibt 4 Jahre lang bei der anarchistischen Jugend Dresdens. Es ist eine kleine Gruppierung mit viel zu wenig Leuten, um die herrschenden Verhältnisse zu stürzen. Und dann hat er sich überlegt, die KPD wäre eine Partei, die doch zumindest die Massen erreicht und mit vielen Menschen gemeinsam, da könne man eine menschliche Gesellschaft besser erreichen. Das war seine Motivation, dass er 1927 dann mit knapp 20 Jahren der Kommunistischen Partei beigetreten ist. Der junge Idealist macht schnell Karriere in der KPD. Mit 24 Jahren zieht er als ihr Abgeordneter in den Sächsischen Landtag ein. 2 Jahre später ist er Sekretär im Berliner Politbüro. Ab 1935 organisiert er als Mitglied des Zentralkomitees aus dem Untergrund den Widerstand gegen das Naziregime. Die Gestapo jagt den untergetauchten Wehner, dem es aber immer wieder gelingt, zu entkommen. Das Hitlerregime entzieht ihm 1938 die deutsche Staatsbürgerschaft. Da lebt der kommunistische Spitzenfunktionär schon seit einem Jahr im Moskauer Exil, im Emigrantenhotel Lux. Hier herrscht ein Klima der Angst und der Unterdrückung. Stalins Säuberungen sind in vollem Gange. Innerhalb eines Jahres wurden über 1,5 Millionen Menschen verhaftet, 700.000 Menschen hingerichtet. 70% der aus Deutschland geflüchteten 2.500 KPD-Mitglieder sind verhaftet. Jeder bespitzelt jeden. Denunziation ist Parteipflicht. Auch Herbert Wehner, damaliger Deckname Kurt Funk, denunziert Genossen. An vorderster Front, wie ihm der Historiker Reinhard Müller in mehreren Büchern vorwirft. Wehner-Biograf Christoph Meyer widerspricht. Er hat nicht willentlich denunziert, das kann man nicht sagen. Und diese kritischen Vorwürfe, er habe das in vorderster Front getan, sind falsch. Sie haben, als er 1937 nach Moskau kam und er dachte, er käme für 2 Monate, gleich als erstes eine Untersuchung gegen ihn eingeleitet, ihn degradiert und ihm 44 Fragen vorgelegt, die er beantworten musste, um seinen eigenen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Und um sich selbst, um andere nicht zu gefährden, hat er auch Namen genannt. Wehner selbst erzählt nicht viel über die Moskauer Zeit. Auch er spricht von einem Kampf ums Überleben. Hat er die Denunziationen verdrängt? Der linientreue Parteisoldat wandelt sich später zu einem entschiedenen Gegner des Kommunismus. In der bekannten Fernsehserie des Journalisten Günter Gauss Zur Person sagte er dazu 1964: Der letzte Punkt, das waren, das sage ich Ihnen offen, meine Erinnerung an das, was ich an Leiden miterlebt und mitgesehen und mitzutragen gehabt habe in den Jahren des Terrors in der Sowjetunion. Ich habe darüber kein Buch geschrieben, ich kann es nicht. Aber ich habe es einfach mitgelitten und auch selbst erlebt. Vier Jahre dauert das Exil, bis Moskau ihm 1941 erlaubt, nach Schweden auszureisen, um von dort die Partei in Deutschland wieder aufzubauen. In Schweden wird der illegal eingereiste Funktionär verhaftet. Während er inhaftiert ist, wird er 1942 aus der KPD ausgeschlossen, weil er die Partei bei seiner Verhaftung verraten haben soll. Eine falsche Anschuldigung, wie sich später herausstellt. 1944 kommt Wehner frei und lernt noch in Schweden Lotte Burmeister kennen, die er später heiraten wird. Ihre Republik ist nicht unsere. Ich gehöre nicht zu denen, die die Bundesrepublik ruinieren wollen. Im September 1946 landet Herbert Wehner in der deutschen Nachkriegswirklichkeit und tritt sofort in die Sozialdemokratische Partei ein. Er arbeitet in Hamburg als Übersetzer, Lektor und Redakteur, hält Vorträge gegen den Kommunismus, macht Bildungsarbeit in Hamburger Betrieben und Werften und schult Betriebsräte. Die Parteispitze wird auf ihn aufmerksam. 1949 kandidiert er für den Deutschen Bundestag. Er habe das nicht gewollt, erzählt er später. Der damalige SPD-Vorsitzende Kurt Schumacher habe ihn quasi genötigt. Deswegen habe ich damals Kurt Schumacher gesagt, die werden mir doch die Haut vom lebendigen Leibe abziehen. Da hat er mir gesagt, und du bist einer, der das aushält. Tatsächlich leidet der eher dünnhäutige Wehner sehr unter den Angriffen und Verleumdungen, denen er zeitlebens ausgesetzt ist. Sie kommen vom politischen Gegner, von Medien, aber auch von der ostdeutschen Staatssicherheit. Das SED-Regime versucht, den ehemaligen Kommunisten als Verräter zu diskreditieren, der Illegale an die Gestapo ausgeliefert und für den englischen Geheimdienst spioniert haben soll. Westliche Kreise wiederum bezichtigen ihn der Sowjetspionage. Wehner verwahrt sich dagegen vehement. Es geht nicht um mich dabei. Es geht darum, dass hier gewisse Geheimdienste in Verbindung mit gewissen Leuten, die das innenpolitisch auszuschlachten für gut halten, eine Geschichte machen, die erschütternd wirkt, und zwar auf das Gemeinwesen und das Vertrauen im Gemeinwesen. Aber ich werde nicht schweigen, sondern Sie werden die Puppen noch tanzen erleben. Das sage ich Ihnen, nicht? »34 Jahre lang wird Wehner dem Deutschen Bundestag angehören. Er ist mit Leib und Seele Parlamentarier, nennt sich selbst einen politischen Praktiker. von 1969 bis zu seinem Ausscheiden aus dem Parlament 1983 bestimmt er als Fraktionsvorsitzender die Geschicke der SPD. In der Großen Koalition kümmert er sich als Minister für gesamtdeutsche Fragen um ein Thema, das ihm besonders am Herzen liegt. Die deutsche Wiedervereinigung. Ihm ging es weniger um also Paragraphen und Gesetze und eine einheitliche Staatlichkeit. Ihm ging es darum, dass die Menschen im gespaltenen Deutschland zusammenkommen sollten. Er kam ja hierher aus dem Osten, aus Dresden, und er wollte, dass seine Heimat und die Menschen miteinander verbunden bleiben konnten. Wehners Idee war es, nach dem Volksaufstand in der DDR vom 17. Juni 1953, der von der Sowjetarmee blutig niedergeschlagen wurde, daraus den Feiertag der deutschen Einheit zu machen. 1959 trägt er entscheidend zur Verabschiedung des Godesberger Programms bei, das aus der Arbeiterpartei SPD eine Volkspartei macht, die sich ausdrücklich zur Marktwirtschaft bekennt. Wehner erweist sich als geschickter Taktiker. Historiker Christoph Meyer. Er hat die Partei zu einer schlagfähigen Organisation gemacht. Er hat ihr geholfen, sich so als demokratische Volkspartei zu organisieren, dass sie in der Lage war, Wahlen zu gewinnen. Die Kanzlerkandidatur von Willy Brandt ist auch ein Werk von Herbert Wehner. Und er hat die SPD außenpolitisch auf Kurs Westbindung gebracht. Auf Westkurs geht der SPD-Chefstratege mit seiner berühmt gewordenen Rede vom 30. Juni 1960. Galt bisher in der SPD die Devise Westbindung und NATO-Mitgliedschaft nur unter dem Vorbehalt der Wiedervereinigung, schwenkt er jetzt auf die Adenauer-Linie ein, die die Wiedervereinigung unter den Vorbehalt der Westbindung stellt und bietet der Regierung eine gemeinsame Außenpolitik an. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands bekennt sich in Wort und Tat zur Verteidigung der freiheitlich-demokratischen Grundrechte und bejaht die Landesverteidigung. Mit seiner Rede legt Wehner nicht nur den Grundstein für eine neue Ost-West-Politik, sondern auch für die Große Koalition. 1966 ist es soweit. Die SPD regiert mit CDU und CSU, und Wehner empfindet das Gefühl des Dankes, denn es ist ja das erste Mal seit 36 Jahren, dass die Sozialdemokraten in einer Regierung des deutschen Volkes teilnehmen. Kurt Georg Kiesinger, CDU, ist Kanzler, Willy Brandt Außenminister. Und einer der schärfsten Gegner Wehners ist Finanzminister, Franz Josef Strauß. 3 Jahre ist Schimpfpause. Aber vor und nach der Großen Koalition attackiert Strauß den Ex-Kommunisten aufs Gröbste. Und der zahlt es ihm mit gleicher Münze heim. Wenn Wehner am Rednerpult stand, so der ARD-Journalist Friedrich Nowotny, meinte man, er habe Dynamit zum Frühstück genommen. Langweilig waren die Redeschlachten der beiden Alpha-Tiere jedenfalls nicht. Einige Auszüge. Das, Herr Wehner, mag in einem volksdemokratischen Parlament möglich sein, aber nicht in einem freien Parlament. Ist es unsachlich, Sie als Ehrenmann anzusprechen? Wenn ich an das denke, was Herr Wehner im Bundestag von sich zu geben pflegt, die Sprache des kommunistisch geschulten Funktionärs, die von der Gehässigkeit der Miene bis zur, man darf sagen, Ordinärheit der Sprache, eine Einmaligkeit der deutschen Parlamentsgeschichte darstellt. Worum es Ihnen geht, Herr Strauß, Ihnen kommt es nicht darauf an, dass Terroristen lahmgelegt und unschädlich gemacht werden, sondern Dunstkreise zu beschreiben und möglichst viele als in diesem Dunstkreis befindlich zu verdächtigen. Das ist alles, was Sie am Kampf gegen den Terrorismus interessiert. Denn Sie sind selbst geistig Terrorist. Das war am 13. März 1975. Große Debatte im Bundestag über den Terrorismus der RAF. Nach der Attacke Wehners auf Strauß verlässt die CDU-CSU-Opposition unter Protest den Saal. Zu diesem Zeitpunkt regiert die SPD seit 6 Jahren mit der FDP und Willy Brandt als Kanzler. Wehner hatte ihn als Kandidat gegen Widerstand in den eigenen Reihen durchgesetzt. Allerdings traf Brandt 1969 die Entscheidung für eine Koalition mit der FDP, ohne Wehner vorab zu informieren, was diesen menschlich sehr enttäuschte. Wehner hätte lieber die Große Koalition fortgesetzt, trägt aber die Entscheidung des Kanzlers mit. Herzlich war die Beziehung der beiden so gegensätzlichen Charaktere nie. Christoph Meyer. Die Schwierigkeiten mit Willy Brandt waren also nie politische, es waren menschliche Auseinandersetzungen und die haben Gründe in unterschiedlichen Lebensläufen und unterschiedlichen Auffassungen von Pflicht und Politik. Herbert Wehner missfielen Arbeitsweise, Leichtlebigkeit und Unverbindlichkeit Brandts. Für Brandt hielt sich das Vertrauensverhältnis in Grenzen. Wehner sei misstrauisch, ein ewig Gekränkter gewesen, schreibt er in seinen Erinnerungen. Und einer, der die Figuren und die Politik nach Belieben verschiebe. Als Willy Brandt 1974 über das Stasi-U-Boot Guillaume stürzt, glauben viele, der Brutus mit dem Dolch im Gewand sei Herbert Wehner. Denn der sah im Kanzler schon länger einen führungsschwachen Zauderer und die Regierung bedroht. Willy Brandt dementiert, dass Wehner ihn aus dem Amt gedrängt habe. Trotzdem bleibt Raum für Spekulationen. Egon Bahr, enger Vertrauter Brandts, macht aus seiner Abscheu gegen Wehner keinen Hehl. In einem Interview beschreibt er die Situation, als Brandt nach seinem Rücktritt in die Fraktion kommt. Plötzlich fasst mich der Wehner an die Schulter und sagte, jetzt müssen wir aber ganz eng zusammenarbeiten. Das war schon etwas, wo ich das Gefühl hatte, ich gucke in einen Abgrund. Wehner hatte, ich glaube, es waren Rosen, ein Riesenstrauß, den er hochstreckte und in den Saal schrie, Willi, du weißt, wir alle lieben dich. Und das Wort Liebe aus diesem Mund in diesem Augenblick erschien mir ein solcher Gipfel von Heuchelei, dass ich da nicht mehr anders konnte. Als weinen. Hat Wehner also auf Brandts Sturz hingearbeitet? Biograf Christoph Meyer. Daraus gibt es in irgendwelchen schriftlichen hinterlassenen Quellen keine Anhaltspunkte für diese Unterstellung. Ich habe ja Helmut Schmidt auch gesprochen und interviewt für meine Biografie. Der sagte mir auch, er hätte davon gar nichts gespürt. Also alle auch Zeitzeugen, die ich gesprochen habe, haben das nicht gespürt. Auch das ist im Nachhinein hineininterpretiert worden, wahrscheinlich von Einflüsterern, die Willy Brandt dann später gehabt hat. Von seinem bärbeißigen Charme werden auch Journalisten nicht verschont. Legendär ist sein Scharmützel mit dem Fernsehjournalisten Ernst-Dieter Lug am Wahlabend 1976. Über Kopfhörer bekam Lug während des Interviews die neuesten Zahlen genannt, was Wehner schon mal suspekt war. Ich bin also in der schwierigen Lage, Herr Lüg, zu sagen, wo hören Sie, wenn Sie gleichzeitig fortgesetzt Leute interviewen, Informationen, die mehr sind, als ich sie haben kann. Ich weiß nichts und Sie wissen nichts. Vielen Dank für diese Zwischenkommentierung, Herr Wehner. Nach der Replik Wehner verschlug es Wehner erst einmal die Sprache. Und das, so Lüg, bedeutete eine ganze Menge. Der schlagfertige König der Zwischenrufe war berühmt für seine Wortakrobatik, legendär seine Namensverballhornungen. Er machte aus dem Abgeordneten Wohlrabe Übelkrähe, aus Todenhöfer Hodentöter. Schneider verwandelte er in Ehrabschneider. Norbert Blüm verspottete er als Mauerblümchen, Rainer Barzel als Pappkamerad und Helmut Kohl rief er, sie Düffeldoffel zu. Und ermahnte ihn, versuchen Sie nicht alles auf einen Schluck zu nehmen, da verschlucken selbst Sie sich, die Sie großen Schlund haben. Sie haben doch die Kunst fertig gemacht, schon manche Ihrer Kanzler und Kanzleranwärter selbst zu verschlucken. Sie müssen einen besonderen Schlund haben. Herr Kohl, Sie tun mir leid. Der Abgeordnete Wehner ist einer der fleißigsten. Sein Platz im Plenum, sein Arbeitsplatz. Morgens ist er der Erste und abends der Letzte. Er wirkt wie ein Asket, der sein Leben ausschließlich der SPD verschrieben hat. Er war sicher ein unermüdlicher Arbeiter, aber er war auch ein Genussmensch. Er war musisch begabt, er hat in seiner Jugend Klavier gespielt, später immer die Mundharmonika, war ein Literat, hat sich als Schriftsteller betätigt. Also wenn das kein Genussmensch ist, dann weiß ich's nicht. Er wirkte vielleicht eher verbissen und streng, aber wenn man ihm näher kam, dann wurde es wärmer. Im Stillen kümmert sich Wehner persönlich um viele Opfer des Kalten Krieges und hilft verfolgten Menschen in der DDR, etwa bei der Ausreise. Daran und an seine Unnahbarkeit erinnerte der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker beim Staatsakt zu Wehners Begräbnis. Er sprach nicht viel über Menschenrechte, aber er nahm sich ihrer buchstäblich in jedem ihm nahegebrachten Fall an. Gerade das, was er zur Menschlichkeit beitrug, hielt er hinter dem rauen Äußeren eher verborgen. Er wollte nicht, dass man ganz in ihn hineinsieht. Wir mussten es hinnehmen und wir haben es zu respektieren. Mit dem Ende der sozialliberalen Koalition, um deren Zusammenhalt er wie kein anderer gekämpft hat, geht auch Herbert Wehners politische Karriere zu Ende. Er ist müde, hat keine neuen Ideen mehr, so Christoph Meyer, und auch keine wegweisenden Konzepte zur Bewältigung der politischen und wirtschaftlichen Krise. Und er ist schon 76 Jahre alt, als er 1983 erklärt: Wenn ein Bundestag neu gewählt wird, lasse ich mich nicht wieder wählen. Es reicht mir. Wehner geht es gesundheitlich schon lange nicht gut. Seine Diabeteskrankheit hat sich verschlechtert. Hinzu kommen eine Prostataoperation und zwei Lungenentzündungen. Sein Gedächtnis lässt nach. 1979 war seine Frau Lotte Burmeester gestorben. Sie hatte kurz nach der Hochzeit 1953 ihren ersten Herzinfarkt erlitten und musste sich seitdem schonen. Wehners Stieftochter Greta Burmeester wird seine engste Mitarbeiterin. 1983 heiratet er sie. Sie pflegt ihn bis zum Schluss, denn er ist an einer Multiinfarkt-Demenz erkrankt. Herbert Wehner stirbt am 19. Januar 1990 in Bonn-Bad Godesberg. Hören Sie mal, Sie können mich doch am Schlusse meines Parlamentarierlebens nicht aus der Fassung bringen, Sie! Sie hörten Herbert Wehner. Sie werden die Puppen noch tanzen erleben. Von Dorit Kreisel. Es sprach Christiane Blumhoff. Ton und Technik Peter Urban. Regie Dorit Kreisel. Eine Sendung von Radio Wissen.